Die fortschrittlichen Menschen der Welt verehrten den Genossen Kim Il-sung hoch, der Vorsitzende der Allianz für Fortschritt und Einheit der Nation Ägyptens, der Generalsekretär der Demokratischen Arbeitspartei Spaniens, der Generalsekretär der neuen KP Jugoslawiens, der Sekretär der Regionsleitung Chabarowsk der KP der Russischen Föderation und der Generalsekretär des Regenbogenvolksvereins Guineas schrieben in ihren Glückwunschtelegrammen und Briefen, Kim Il-sung habe die Sozialideologie begründet, die Volksmassen patriotisch aufgerüttelt und somit die TVRK, einen selbstständigen, gedeihenden sozialistischen Staat, gegründet. Er habe für die Befreiung und Unabhängigkeit Koreas, für das Glück und Wohl des Volkes, für die Freiheit der unterdrückten Völker der Welt und für den Sieg der sozialistischen Sache sein ganzes Leben eingesetzt. Präsident Kim Il-sung, der als großer Mann des 20. Jahrhunderts das Souveränitätszeitalter eingeleitet und dem siegreichen Fortschritt der Sache der Souveränität der Menschheit sein ganzes Leben gewidmet habe, würde als Sonne des Sozi in ihren Herzen ewig fortleben, so meinten sie.